verlassen wird. Ihr fühlt euch stark in eurer Crew. ACAB, we are the crew. Zum Dienstern tritt die Uniform an. Zu Hause die Alte lässt euch nicht ran. Zur Arbeit gehen, das macht euch froh. Mit der Karre, rechts der Pille, Mann.